Brixen im Elefanten 6. Mai, auf der Höhe des Brenners. Noch an keinem Tage haben uns die Eisenbahnreisenden so leid getan wie heute. Denn wir fuhren heute auf der alten Straße über den Brenner, bald über, bald unter, bald neben der Brennerbahn, deren schwarze, geschlossene Wagen uns wie aneinander gekoppelte rußige Käfige vorkamen. Dass die heutigen Menschen, ohne durch Amt, Geschäft, Krankheit dazu gezwungen zu sein, sich freiwillig nicht bloß zur rauen Jahreszeit, sondern auch dann, wenn alles ins Freie lockt, in diese Käfige begeben, nur weil sie die Möglichkeit haben, damit schnell vorwärts zu kommen, das wird einmal zu den Wunderlichkeiten unserer Zeit gehören, über die unsere Nachkommen lächeln werden, wie wir über unsere Vorfahren, die, als die exotischen Gewürze anfingen, in größeren Mengen und leichter nach Europa geschafft zu werden, im Überschwange des Vergnügens darüber einen wahrhaften Kultus mit Zimt und Muskat trieben, wie wir mit grausenden alten Kochbüchern lesen können. Es ist psychologisch derselbe Fall. Unsere Vorfahren verdarben sich mit den billig gewordenen, früher nur den reichsten zugänglich gewesenen Gewürzen den Magen, wie ein Parvenu sich mit Schmuck behängt, denn sie wollten, wie dieser, das bisher Versäumte möglichst schnell nachholen, wobei sie den Zweck und Sinn von Gewürzen vergaßen. So stehen auch wir immer noch in der Periode des Entzückens über die neu gewonnene Möglichkeit des schnellen Vorwärtskommens und haben darüber Sinn und Zweck des Reisens vergessen. Es ist gewiss schön, dass uns das Ferne damit nahegebracht worden ist. Aber unsinnig ist es, dass wir damit gleichzeitig das Nahe so behandeln zu müssen glauben, als sei es gar nicht mehr da. Und dass wir, um das Ferne zu erreichen, 1000 Schönheiten, die zwischen uns und ihm liegen, überschlagen, nur weil wir dazu fähig sind. Ich bin schon sehr oft im Eisenbahnwagen über den Brenner gefahren. Mehr als ein Dutzend Mal. Kennengelernt aber habe ich die Schönheit dieses Alpenüberganges erst heute. Es kam allerdings hinzu, dass uns das Wetter sehr begünstigte. Wir hatten fortwährend die schönste Aussicht nach allen Seiten und genossen sie in unserem offenen Wagen, der alle Steigungen ohne Schwierigkeiten nahm nach Herzenslust. Der Umstand, dass die Brennerstraße so gut wie keinen Fahrverkehr hat, macht sie für Laufwagenreisen noch besonders angenehm. Auf der Passhöhe fanden wir frischen Schnee, doch war die Temperatur milder, als wir es von den 1400 Metern erwartet hatten. Die warmen Winde, der Anhauch des Südens, begannen aber erst mit Franzensfeste. Vorher hatten wir im Sterzing Mittagsrast gemacht, in der alten Post, zu deren Gästen zweimal auch Bismarck gehört hat. Es ist ein uraltes Nest von großem architektonischem Reiz, typisch tirolerisch. Viel kurioser noch ist aber Brixen, wo wir, getreu unserem Vorsatze, die weniger besuchten Städte aufzusuchen, Halt machten, statt gleich nach Bozen weiterzufahren, das wir leicht noch hätten erreichen können. Auch lockte uns hierher der Elefant, dieses berühmteste aller Tiroler Gasthäuser. Es leitet seinen Namen davon her, dass in ihm der erste Elefant eingekehrt ist, der in deutsche Lande gebracht wurde, im 16. Jahrhundert. Man sieht ihn mit seinen Führern noch in Lebensgröße am Hause abgemalt und einen Vers dazu, der dies Ereignis gebührend feiert. Andere hohe Besuche sind im Hause selber rhythmisch verewigt. So heißt es von dem Besuche Josefs des Zweiten einmal: Durch seine Majestät hat Kaiser Josef heut, ihr Fürsten, dieses Haus für jeden eingeweiht. Dass die Fürsten sich dieses haben gesagt sein lassen, beweist eine große Tafel, auf der eine lange Reihe von Fürstlichkeiten aufgeführt ist, die hier Quartier genommen haben. Das Register ist schematisch so eingeteilt: erstens aus dem Erzhause Österreich, zweitens deutsche Könige und Fürsten, drittens europäische Könige und Fürsten. Kein Wunder, dass der Besuch Josefs die damaligen Besitzer aufs Äußerste mit Genugtuung erfüllte. Sie haben dieser Genugtuung auf Marmor in Versen folgenden Ausdruck gegeben: Noch verehret jene Nacht, die ihre Majestäten hier zugebracht, Franz und Ludovica. Auch sonst gibt es noch Verse im Elefanten. So steht unter einer Madonna, die die Schlange unter sich tritt, sehr hübsch dies: O Jungfrau, die der Schlange Feind, bleib immer Elefantens Freund. Schöner als all dies, wirklich schön, ist aber ein Vers, den wir in der Stadt unter einem holden Marienbilde lasen. O liebes Kind, wo gehst du hin? Wisse, dass ich deine Mutter bin. Protestanten, die den Marienkultus nicht verstehen, können aus diesem Verse ihn verstehen lernen. Es ist nicht bloß der Muttergotteskultus. In der alten Bischofskathedrale wohnten wir einem Hochamt bei, das der alte Fürstbischof für bayerische, aus Rom zurückkehrende Pilger zelebrierte. Es war abends nach 7 Uhr, und der Dom, voll von Andächtigen, glänzte im Scheine der Wachskerzen wie mattes Gold auf hellbraunem Lackgrunde. Ein Eindruck, wie ich ihn in dieser Art noch nirgends gehabt habe, ein unendlich feiner, verschwebender Goldton. Die bayerischen Pilgerstimmen klangen etwas barbarisch dazu. Schloss Engler in Eppan, den 8. Mai. Wir wollten Brixen nicht verlassen, ohne dem Kreuzgang einen Besuch abgestattet zu haben. Und so kam es, dass wir vorgestern erst um 10 Uhr abfuhren. Die Fresken des Kreuzganges sind überaus kostbare Reliquien der Malerei des Mittelalters, von der man hier einen sehr starken Eindruck empfängt. Als Ganzes von einer großen dekorativen Wirkung und im Einzelnen köstlich reich an malerischen und poetischen Werten. Der Einfluss des nahen Italiens ist deutlich ersichtlich, aber es ist dennoch deutsche Kunst. Da sind die lieblichsten deutschen Frauengestalten einerseits. Und andererseits spricht sich in den Männern eine fast ungeschlachte Freude am Derben aus. Am merkwürdigsten sind die Bilder des Künstlers, den Semper den Meister mit dem Skorpion genannt hat, obwohl es wahrscheinlich ist, dass der Skorpion das Zeichen einer ganzen Brixener Malerwerkstatt und jener Künstler nur ihr meisterlichstes Mitglied gewesen ist. Er würde, wollte er heute so malen, in den Geruch einer höchst brutalen Modernen kommen, dem es schwerfallen würde, zu einer Ausstellung zugelassen zu werden. Es steckt etwas von der Art des Matthäus Grünewald in ihm, mit dem er die Lust am körperlich Krassen gemein hat. Wie er die beiden Schächer am Kreuz darstellt, ist in der Tat so gewagt, dass empfindliche Gemüter davor zurückschrecken müssen. Sie erscheinen wie Klumpen, bäuchlings über den Querbalken des Kreuzes gezogen, mit blutigen, gebrochenen Gliedern. Der Körper Christi ist mit Geißelmalen über und über bedeckt. Man spürt aus allem den Künstler heraus, der vom Hergebrachten weg will und sich bemüht, die heiligen Geschichten in einer künstlerisch neuen Auffassung darzustellen, wobei er sich besonders zeichnerisch sehr schwierige Aufgaben stellt, zumal in den Verkürzungen. Die Fahrt von Brixen nach Bozen ist wohl die schönste, die wir bis jetzt gehabt haben. Hier vereinigt sich der Reiz der nördlichen Landschaft mit dem der südlichen, die Vorberge waldreich und streng, das Tal üppig, fruchtbar und milde und überall als Abschluss gewaltige Berge, die aber schon die ruhige Weise des Südens haben, keine Zacken, sondern Wellen. Und es beginnen nun die Zeichen der alten Kultur. Prachtvolle Burgen, zum Teil verfallen, zum Teil erhalten. Das mächtigste unter allem ist Säben, die ehemalige Bischofsburg über Klausen mit dem riesigen Christusbilde, das mit seinen gekreuzigten Armen das ganze Land an seine Brust zu rufen scheint. Herrlich thront auch die uralte Trostburg, wo der Wolkensteiner geboren ist, der letzte Minnesänger, gleich reich an Abenteuern wie an Liedern. Die Sprache dieser Lieder ist fast dieselbe, wie sie noch heute im Munde der Bauern des deutschen Südtirols lebt. Ich habe sie nun wieder und wieder mit derselben Rührung und Freude vernommen wie in den Jahren, die ich hier im alten Schloss am Gschleich, dem schönen Engler, verbracht habe. Welche Kraft und Fülle in Ton und Ausdruck! Unser Hochdeutsch nimmt sich dagegen aus wie abgegriffene Scheidemünze neben der kernig schönen Prägung eines alten Silberstücks. Oder wie die Mietskasernenstraße einer Großstadt neben einer giebel- und erkerreichen Gasse in Klausen oder Sterzing. In dieser Sprache lassen sich trefflich die alten Schwankgeschichten erzählen, die der alte Torgler auf Schulthaus bei Engler noch immer so gerne zum Besten gibt wie früher. Und die sich, ich fühle es jetzt wieder, hochdeutsch gar nicht nacherzählen lassen. Fast reut es mich, mit dem Messner Michel den Versuch gemacht zu haben. In Engla wohnt jetzt M.A. Stremel, der ausgezeichnete impressionistische Maler, der nur ein Franzose zu sein brauchte, um nicht bloß hochberühmt, sondern auch hochbezahlt zu sein. Ich sah hier einige ganz wundervolle Blumenstücke und Interieurs von ihm. Pompöse Malereien von einer vehementen Farbenfreude und einem so sicheren Gefühl für farbige Balance, dass jedes einzelne Bild die Vollkraft eines Akkords hat. Ein Akkord Rosen, der Sommer. Ein Akkord Chrysanthemen, der Herbst. Ich bin noch voll von dem dramatischen Eindruck der Kreuzigung des Brixener Meisters mit dem Skorpione. Und dennoch wirken diese modernen Malereien, denen ein entgegengesetztes malerisches Prinzip zugrunde liegt, unbeeinträchtigt genau in demselben Sinne auf mich, lebensgefühlssteigernd. Und ich sehe wiederum, es ist nichts mit den Schlagworten, nichts mit den Richtungsprätensionen. Man kann auch künstlerisch auf jede Weise selig werden, sofern sie nur Ehrlichkeit und Kraft hat. Auch auf alt oder neu kommt es durchaus nicht an, bloß echt muss die Sache sein. Ein Spaziergang über die Waldhöhen von Eppan war reinster Genuss. Diese Landschaft, du kennst sie ja, gehört zu den allerschönsten, die von Deutschen bewohnt werden. Und sie verdiente, besser bekannt zu sein. Die alten Tiroler Herrengeschlechter, von denen noch einige, wie die Grafen Kühn hier sitzen, wussten wohl, warum sie gerade Eppan, das alte Apanium, zum Ort ihrer Frühlings- und Herbstlust erwählten. Und mit Recht hieß dieses Hochtal im 18. Jahrhundert das Tiroler Adelsparadies. Jetzt ist es, bis auf wenige Schlösser wie Engla, Gandeck, Freudenstein, in Bauernhänden. Und diese lassen die alten Edelsitze arg verfallen. Aber auch im Verfall lebt noch Schönheit.